C1. Ja, Klinger hier. Sie hatten um Rückruf gebeten. Guten Tag, Herr Klinger. Danke für den schnellen Rückruf. Ich habe gerade einen Patienten gesehen, den ich Ihnen gern konziliarisch vorstellen würde. Okay. Was hat er denn? Zu mir ist er wegen einer Post-Zoster-Neuralgie im linken Thoraxbereich Höhe TH7, TH8 gekommen. Der Mann ist 72 und arbeitet als Schreinermeister noch im Betrieb seines Sohnes mit. Den Zoster hatte er schon vor 6 Monaten und hat keinen Arzt konsultiert. Wie bitte? Ja, er hat eine bemerkenswerte Indolenz. Er habe dann halt ein bisschen mehr getrunken und die Analgetika seiner Frau eingenommen, wenn die Schmerzen zu arg waren. Also ein gewisser Alkoholabusus dürfte wohl anzunehmen sein. Ja, da haben Sie wohl recht. Aktuell ist er zwar wegen seiner rezidivierenden Schmerzsymptomatik gekommen. Was ihn aber eigentlich beunruhigt, ist eine neu aufgetretene Dyspnoe. Ist er zyanotisch? Nein, aber er hat schon in Ruhe eine leicht erhöhte Atemfrequenz und bei leichter Belastung wird er deutlich kurzatmig. Perkussorisch zeigt sich ein gedämpfter Klopfschall und ein abgeschwächtes Atemgeräusch links. Zusätzlich gibt er an, in den letzten 3 Monaten 5 Kilo an Gewicht verloren zu haben. Ich glaube, den schicken Sie mal gleich zu mir rüber. Mach ich. Und der Kollege? Ja? Den Konsilschein nicht vergessen. Am besten ausgefüllt.